Deutschlandfunk Soundcheck. Das Thema nach wie vor zurück zur akustischen Gitarre. Aktuelle Bands mit altem Sound. Am Mikrofon Thomas Selber. Woman driving, man sleeping. With a suitcase on the rack. White lines shooting by. On the pavement like the sky. Looking straight ahead into the black. Woman driving, man sleeping. There's no radio to play. Sitting with a map, laying crumpled on her lap. Looking for the toll money to pay. Man sleeping is man dreaming. In a large apartment house. Walking and knocking on doors. Passing all the other cars. Searching in the black, but never turning to look back. A little metal box under the stars. Man sleeping is man dreaming. In a large apartment house. Walking and knocking on doors. Driving, man sleeping. Woman driving, man sleeping. Klassisch retro und dennoch irgendwie zeitlos. Die amerikanischen Eels waren das, die sonst viel aktuelle Elemente in ihren Songs einbauen, mal so richtig back to the roots sozusagen. Mit Woman Driving, Man Sleeping. Richtig verwundert hat mich der Erfolg der britischen Coldplay, deren aktuelle CD A Rush of Blood to the Head hätte so eigentlich auch Jahrzehnte früher erscheinen können, hat aber so etwas wie Zeitgeist 02 rübergebracht, also Zeitgeist genau diesen Jahres. Ich glaube, das hat was damit zu tun, dass sich die Effektlastigkeit aktueller Musik zugunsten der Herzlichkeit verschoben hat und wieder Gruppen wie Coldplay Aufwind gegeben hat. Hören wir Coldplays, ein Stück von Coldplay, und zwar Green Eyes. Honey, you are a rock. Upon which I stand, and I come here to talk. I hope you understand. The green eyes, yeah, the spotlight shines upon. How could anybody deny you? came here with a load, and it feels so much lighter now I met you. And honey, you should know that I could never go on without you. Green eyes, honey, you are the sea upon which I flow, and I came here to talk. I think you should know. You're the one that I wanted to find, and anyone who tried to deny you must be out of their mind. Because I came here with a love, so much lighter since I met you. Honey, you should know that I could never go on without you. Green eyes, green eyes. Thank you. and I feel young again. Früher waren sie The Wolf, jetzt sind sie ohne Sänger Richard Ashcroft, The Shining, und klingen wie vor langer Zeit. Young Again, The Shining, ihre aktuelle Single. So richtig wie Simon & Garfunkel des neuen Jahrtausends sind die norwegischen Kings of Convenience auf der Bildfläche erschienen und haben mit Quiet is the New Loud ein lupenreines Singer-Songwriter-Album veröffentlicht, das zwar irgendwie Retro klang, aber gleichzeitig auch schon wieder im Trend der Zeit liegt. Und den bei ihren Konzerten oder bei ihren Konzerten, die sie als Duo bestritten haben, waren noch eine Menge junge Leute, die Simon & Garfunkel wahrscheinlich nur aus den Erzählungen ihrer Eltern kennen. Hier sind auf jeden Fall Kings of Convenience. She's only given me pain. I'll be on my knees to feed her, spend a day to make her smile again. Even though I'll never need her, even though she's only given me pain, as the world is soft around her, leaving me with nothing to disdain. Thank you. Winning a battle, losing the war, Kings of Convenience. Es gab in den letzten Jahren einen richtigen Boom zurück zu einfachen Songstrukturen und traditionellen Instrumenten. Da mischten auch I Am Claude aus Manchester mit, die mit ihrem Album Natural History richtige Perlen von kleinen, kompakten, zeitlosen Songs präsentierten, wo das Motto weniger ist mehr wohl ziemlich präsent war und das Gefühl, alles schon mal gehört zu haben, dann doch von musikalischer Vision überschattet wurde. Der Amerikaner Chris Kekivas praktiziert seine Form von Rockmusik schon Jahrzehnte, ohne sie groß zu verändern. Und wenn man so lange dabei ist wie er, dann sieht man Trends kommen und wundert sich eigentlich nicht, wenn man auf einmal wieder hip ist, obwohl man eigentlich gar nichts macht als den gleichen Sound über Jahre. Hören wir Chris Kekivas 2002 mit AWOL. Thank you. Die britische Band Star Sailor von ihrer CD Love Is Here aus dem letzten Jahr mit Tie Up Your Hands, auch so eine Back-to-the-Roots-Band, die zusammen mit Coldplay mit ihrer Simplizität auf einmal überraschte. Und in Zeiten, wo technisch in Studios so viel möglich ist, scheint die Reduktion auf das Notwendigste eines der wichtigen Ausdrucksmittel zu sein. Da macht auch der folgende Künstler keine Ausnahme, der kanadische Howie Beck mit dem Stück Maybe I Belong. I Ein interessanter Aspekt zum Thema zurück zur akustischen Gitarre. Aktuelle Bands mit altem Sound sind spezielle Compilations wie beispielsweise Alternative Moments, Kuschelrock, Ballads, wo geballte Gefühlspower auf einen niederprasselt. Viel ist auf diesen Compilations wirklich handgespielt und auch vieles von aktuellen Bands. Beispiel auf Alternative Moments Volume 3, die Gruppe Vertical Horizon mit Everything You Want. Great defeat. no, not such a great defeat. All these things that you don't know, it seems so much better that way. All these things that you don't know, die englische Band Idlewild, die auf ihrem Album The Remote Part auch wieder ruhige Töne anschlägt. Wir hörten Tell Me Ten Words. Jede Generation braucht also scheinbar ihre eigenen Balladen. Und die Balladen der Jetztzeit werden mit herkömmlichen Mitteln und nicht unbedingt mit allzu viel Computerschnickschnack produziert. Da machen die australischen Silverchair auch keine Ausnahme. Da wird direkt mal ein ganzes Orchester dazu gemischt. Seit den 60ern immer wieder gerne gemacht. Silverchair mit Cemetery. Need a chair. Special team. Silverchair mit Cemetery. Ich habe es am Anfang der Sendung schon erwähnt, es gibt einen richtigen anhaltenden Softrock-Trend. Bands von heute, die wieder fast nach den 70ern klingen. Beispielsweise die französischen Tahiti 80 mit ihrem Song Happy Together. When you want to make me happy, please don't ask me what to do. I am not sure I'm the one you wanna please. I think it's you. I guess you know it too. Sometimes I feel you just do the opposite. I know how the story ends. We are so predictable, but each time your love for me. Das war es auch schon fast in diesem Soundcheck, in dem es hieß, zurück zur akustischen Gitarre, aktuelle Bands mit altem Sound. Ich hoffe, das Zuhören hat Ihnen Spaß gemacht. Beenden möchte ich die Sendung mit Incubus und dem Stück Mexico. Am Mikrofon war Thomas Elbern und der sagt jetzt schon mal Tschüss. Kept your head.